Elftes Kapitel. Allein unter Wölfen. Was hält die Gruppe zusammen? Rudel gegen Rudel. Affen, die sich bis aufs Blut bekämpfen und buchstäblich die Köpfe einschlagen. Davon berichtet die britische Primatenforscherin Jane Goodall, die im Nationalpark von Tansania Mitte der 70er Jahre über den Zeitraum von mehreren Jahren eine Kolonie Schimpansen beobachtete. Nachdem sich die männlichen Affen in zwei Teilgruppen gespalten hatten, begannen sie einander brutal zu bekämpfen. Und das, obwohl sie noch kurz zuvor zusammen gejagt, gefressen und gespielt hatten. Die größere Gruppe drang systematisch in das Gebiet der kleineren ein. Meist attackierten sie in der Überzahl. Bekamen sie einen einzelnen Gegner zu fassen, töteten sie ihn, indem sie ihm Arme und Beine ausrissen. Danach tranken sie sein Blut. Die Gruppe hörte erst mit den Überfällen auf, als alle Feinde ausgelöscht waren. Der Krieg dauerte 4 Jahre. In anderen Langzeitstudien konnten Forscher beobachten, wie die Schimpansenmännchen nach einem Massaker die Weibchen des fremden Stammes entführten. Schimpansen sind unsere nächsten Verwandten. Vergleiche sind daher schnell suggestiv, also ist erst einmal Vorsicht vor schnellen Rückschlüssen geboten. Wir haben ohnehin die Neigung, alles zu vermenschlichen. Das fängt bei unseren Haustieren an, die wir für unglaublich intelligent halten, vor allem wenn sie klein und niedlich sind, und hört bei Staubsaugerrobotern auf, denen wir Kosenamen geben. Auch Tierforscher sind nicht immer objektiv, weil sie oft über Jahre mit Tieren arbeiten, leben und sie in ihr Herz schließen. Das ist ein bisschen so, als würde man Eltern bitten, die Kritzelbilder ihrer Kinder objektiv zu bewerten. Kein Wunder, dass es in frühen Experimenten zum Geist der Tiere schien, als würden sich Affen, Hunde und Delfine in ihren Fähigkeiten kaum vom Menschen unterscheiden. Um Voreingenommenheit zu vermeiden, teilt man Experimente inzwischen auf. Ein Forscherteam erhebt die Daten und ein zweites, unabhängiges Team übernimmt die Auswertung. Trotz dieser Schwierigkeiten ist Tierforschung vor allem an Affen aufschlussreich. Menschen sind schließlich auch Tiere, wie Aristoteles festgestellt hat, und zwar solche, die denken und sprechen können und gerne Netflix-Serien schauen.